I'm going to show you a video in about 2 minutes. Wir möchten euch in 2 Minuten ein Video zeigen. Then we're going to have Michi come up and he's going to speak about his 4 months in Liberia. Und dann wird Michi hier raufkommen und über seine 4 Monate in Liberia sprechen. Then I'm going to show you a video about our goat ranch. Und dann werde ich euch ein Video zeigen über diese Ziegenfarm. And then Festus will share a little bit. Und dann wird Festus uns was erzählen. Simon is back. Simon ist zurück. And then I'll top it off at the end. Und dann werde ich nochmal am Ende sprechen. Okay, this is what happened. In 2008, I was invited to go to Liberia. Also so war es. Ich war in 2008 eingeladen worden, nach Liberia zu gehen. So, myself and Rob Soprano and Brian Collins, we booked our flights. Also Brian Collins, Rob Soprano und ich haben unsere Flüge gebucht. And we went 2009 in March. Und sind dann im März 2009 nach Liberia geflogen. Didn't have great expectations. Und ich hatte da keine großen Erwartungen. Just wanted to see the third world. Ich wollte einfach mal die dritte Welt sehen. At least once before I died. Zumindest einmal, bevor ich sterben würde. And as we were driving to the north of Liberia, und als wir da also in den Norden Liberias gefahren sind, I was in the front seat with Dennis. Da war ich, also ich bin vorne gesessen mit Dennis. Dennis is the director of CRCA. Und Dennis ist der Direktor von CRCA. Christian Revival Church Association of Liberia. Also die Christian Revival Church Association von Liberia. I said, where are we going? Und ich fragte ihn, wohin fahren wir denn? He says, to Malawi. Und er sagte nach Malawi. Malawi is the satanic capital of West Africa. Und Malawi ist dieses satanische Hauptstadt sozusagen von West Africa. Westafrika. 3 months ago I went there, he said. Und er erzählte mir, ich war selbst vor 3 Monaten dort. And we led 60 people to Christ. Und wir haben 60 Leute zu Jesus geführt. This is where human sacrifice was done. Und es war genau dort, wo menschliche Opfer gebracht wurden. Satanic powers, wo satanische Mächte am Wirken waren. Would go to get prayed over for satanic power. Dort, wo der Präsident hingegangen ist, damit über ihn gebetet this wird. Is where no Liberians would go. Und da gehen niemals irgendwelche Leute von Liberia hin, because of fear of being sacrificed. Weil sie Angst haben, dass sie dort geopfert werden. That whole area saturated in animism. Und dieses ganze Gebiet ist also dem Animismus verfallen. Thousands and thousands of villages into Guinea. Tausende von Dörfern bis hinein nach Guinea. Ivory Coast, Sierra Leone, thousands of villages. Elfenbeinküste, Sierra Leone. Also für die alle ist das diese Hauptstadt. But then it was a 14-year civil war. Aber dann gab es einen 40-jährigen Bürgerkrieg. The witch doctors could not defend the villages from soldiers who came in and killed everybody. Und diese Zaubermeister konnten die Dörfer nicht verteidigen gegen die Soldaten, die reingekommen sind. And people lost their trust und in witchcraft. Die Leute haben ihren Glauben an die Hexerei verloren. And the war ended. Und dann ist der Krieg zu Ende gegangen. And suddenly there was this field to be harvested that is unbelievable. Und dann war da eben dieses riesengroße Erntefeld. Das war unglaublich. We could plant a new church in a new village every 3 days, every week, if we had the money. Also man könnte da jede Woche in 3 Tagen 3 neue Gemeinden bauen in jedem Dorf, wenn man das Geld hätte. If we had the people. Und wenn man auch die Leute this dafür hätte. Field is white and ready to harvest. Also dieses Erntefeld ist ganz riesengroß und bereit für die Ernte. And God put us there. Und Gott hat uns genau dorthin gestellt. He planted us there. Er hat uns dorthin gepflanzt. So it's 3 years later. Das heißt, wir sind jetzt 3 Jahre später. We have sent 9 teams. 9 teams sind bereits to Liberia in those 3 years. Nach Liberia gesandt worden in den 3 Jahren. And our Liberia fund is doing very well. Und unser Liberia Fonds, da geht was weiter. We paid for the school, you'll see, in Konya. In Konya haben wir eine Schule bezahlt, das werdet ihr sehen. Where the president just came. Wo der Präsident gerade einen Besuch der Schule abgestattet hat. We just sent about 10,000 euro up to Pasagisia to pay for a clinic. Und wir haben gerade 10,000 euro nach Pasagis gesendet, um dort eine Klinik this zu bauen. This is separate from the TEG fund, TEG budget. Und das betrifft jetzt nicht das TEG-Budget, sondern ist ganz ein eigener Fonds. Extra giving. Also das waren alles eigene Spenden. We just sent money to pay for a well in the satanic capital of Guinea. Und wir haben gerade Geld in die satanische Hauptstadt von Guinea geschickt, um dort einen Brunnen zu bauen. Because Dennis's strategy is this. Denn folgendes ist die Strategie von Dennis. Let's go to the most satanic village first. gehen wir als erstes dorthin, wo die Stadt am satanischsten ist. Where the satanic activity is the strongest. Wo diese satanischen Aktivitäten am stärksten da sind. Let's focus and attack that. Da möchten wir uns drauf fokussieren und attackieren. We can overtake that. Und wenn wir diese Stadt eingenommen haben, all the villages will domino. Dann werden alle anderen Dörfer folgen. So we've been to the three most satanic villages in the entire area. Das heißt, wir waren bereits in den drei stärksten satanischen and Dörfern. We have churches in all of them now. Und überall gibt es jetzt Gemeinden. And we're building a well for the people in where we just were in Guinea. The well is being built in March now. Und wir waren gerade in Guinea und dieser Brunnen wird im März gebaut werden jetzt. And we bought property 2 years ago. Vor 2 Jahren haben wir Eigentum gekauft. And we are teaching Liberians how to farm effectively. Also wir haben Land gekauft und bringen jetzt den Liberianern bei, wie man am besten eben und effektiv dort Landwirtschaft betreiben kann. Because Festus, one of our elders, denn Festus, einer unserer Ältesten, who's here tonight, er ist auch heute hier, is an agricultural specialist, ist ein Spezialist im Bereich der Landwirtschaft, who works for the Austrian government. Der für die österreichische Regierung arbeitet. So I want you to watch this video and just be inspired by what God is doing in our midst and through you. Und schaut euch dieses Video an und bleibt einfach und werdet einfach inspiriert, was Gott tut und was Gott auch durch euch tut. Okay, let's have Mickey come up and share Mickey. His thoughts. Mickey was such a blessing there. Everywhere we went in the truck, people were waving to Mickey because he knows everybody. Michi war so ein Segen dort, denn wo immer wir hingekommen sind, haben die Leute auf Michi gewartet. I think he's more popular there than the Pope is in Italy. Ich glaube, er ist dort noch beliebter als der Papst in Italien ist. Ja, noch nicht ganz, aber ich arbeite daran. Not quite yet, but I'm working on it. Ja, ich bin seit letzten Samstag zurückgekommen, also seit letzten Samstag zurück von meinem 4-monatigen Aufenthalt in Liberia. So I've been back since last Saturday from my 4 months in Liberia. Und um es kurz zu sagen, Gott war über die Maßen treu. And to make it short, God has been faithful beyond what we could imagine. Wenn ich die Reise mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen gesegnet. And if I had to say one word about our journey, was that it was blessed. Eines der großartigsten Erlebnisse dort war, wie Pastor Rob schon erwähnt hat, dass die Präsidentin ist durch Lofer County durchgereist. And one of the greatest events, as Pastor Rob already mentioned, is that the president was traveling through Lofer country. Und wir konnten auch ganz kurz mit ihr reden. And that we could talk to her. Und auch ihre Aufmerksamkeit auf die Schule richten und auch darauf richten, dass europäische Missionare oder österreichische Missionare dort tätig sind. So we could also draw her attention to the school and to the fact that Austrian missionaries are working there. Und anscheinend ist auch wirklich was hängen geblieben, weil 2 Tage später hat sie ihren Security-Konvoi zurückgeschickt. And 2 days later she actually sent back her security convoy. Mit einigen Geschenken für Peter und mich, unter anderem diese Stoffe hier, die ich jetzt am Körper trage. With a few gifts for Peter and I, and some of them were these beautiful clothes. Und das ist wirklich ein ganz großes Gebetsanliegen von mir, dass wir in diesen 4 Monaten wirklich einmal zumindest die Präsidentin sehen dürfen. And that has been one of my prayer requests, that we would be able to see the president once within these 4 months. Und wir konnten sogar auch mit ihr ein bisschen plaudern. And we were even able to talk to her a little bit. Das war etwas, was Gott sehr stark, also was ich sehr stark erleben durfte, dass Gott immer wieder Gebetanliegen erhört hat. And that was something that I could experience various times, that God again and again just heard our prayers and answered our prayers. Und das hat mich geistig sehr stark reifen lassen. And that made me mature spiritually. Er hat uns auch andauernd bewahrt. Ich glaube, ihr habt schon viel gehört von Schlangen und so weiter. And he has kept his hand on us, and I think you've heard about the stories with the snakes. Aber es gab auch Unfälle. But there were also accidents. Wo Gott uns immer wieder gut hindurchgeführt hat. Where God really pulled us through. Wir sind großteils verschont geblieben von Krankheiten. Es war nie was Ernstes dabei. We didn't have any major illnesses. Und wir haben uns nie bei den körperlichen Arbeiten dort verletzt. And we never got injured when we worked with our bodies. Etwas, was mir ganz besonders wichtig war, das waren die Beziehungen, die ich dort aufbauen konnte. And something that was especially important for me was the relationships that I was able to start there to build up. Und ich möchte euch dazu gerne ein paar Bilder zeigen. And I want to share a few pictures with you. Zu all diesen Menschen verbindet mich jetzt eine Geschichte, die ihr hier seht. So I now have a story with each of the people that you can see on the pictures. Und Gott hat diese Zeit so verwendet, wirklich eng mit diesen Menschen zusammenzuwachsen. And God has used the time for me to grow deeper and closer to these people. Wofür ich ihm sehr dankbar bin, was auch großartig war, auch alte Gesichter wiederzusehen. And I'm so thankful for that. And something else that was great was to just see people again that I had met before. Wenn ich dieses Jahr was gelernt habe, dann das, dass es in Liberia nicht selbstverständlich ist, dass du eine Person ein Jahr später wieder triffst. And something I definitely learned is that in Liberia it's not self-evident that you meet someone that you met before. In der Zeit, wo ich dort war, sind 4 Personen gestorben, die ich persönlich kennenlernen durfte. Because during the time I was there, 4 people died that I was able to meet personally. Wir hatten eine großartige Zeit in der Schule. We had a great time in the school. Und ihr seht dort die beiden Schulklassen, wo, bei denen ich Physik und Chemie unterrichtet habe. And you can see the two classes where I was able to teach physics and chemical education, chemistry. Und das sind die beiden ältesten Jahrgänge, also der 11. Jahrgang und der 10. Jahrgang. And this is 11th and 12th and 10th grade. Im Hintergrund könnt ihr unsere Turnhalle sehen, die wir letztes Jahr dort angefangen haben zu bauen. And in the background you can see our gym hall that we started to build last year. Und die Schrift ist zwar ein bisschen verdeckt, aber diese Turnhalle heißt Prince of Peace Gymnasium. And the gym is called Prince of Peace Gymnasium. Und dann steht Liberia und Austrian Friendship Project. And beyond, you can also see Liberia Austrian Friendship Project. Und darunter sieht man eine weiße Hand und eine schwarze Hand, die sich die Hände reichen. And you can see there are 2 hands, one is white and one is black, and that shake hands. Und das ist das Werk, das Gott durch die CIG dort macht. And that's the work that God is doing through CIG there. Das ist die einzige Senior High School in ganz Loffa County, in dem ganzen Bundesland dort. And this is the only senior high school in the whole state there. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass diese High School weiterläuft. And therefore it's so important that this high school continues to be a high school there. Und auch die Präsidentin hat schon auf ihrer Durchreise hat sie schon zumindest einen kleinen Betrag dieser Schule hingegeben. And when the president came traveled through, she also donated something for the school. Und hat versprochen, auch weiterhin weiterhin Support hinzuschicken. And she promised support for the future. Was großartig war, waren die ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte. And something else that was great was all of those the experience that I was able to make. Egal, ob es das mit Simon und dem Farmprojekt war, wo wir die Zäune aufgebaut haben. No matter whether it was with Simon or the farm project where we built the fences. Oder auf einer Farm, wo wir das Unterholz mit Macheten klein geschnitten haben. Or another project where we were able to cut the wood with machetes. Und 2 Wochen später durften wir das Ganze auch noch niederbrennen, damit dort gepflanzt werden kann. And 2 weeks later we were able to burn the whole thing down so that we could plant something new. Das Unterrichten hat mir sehr viel Freude gemacht und es war auch eine sehr bereichernde Zeit. And I'm very grateful for the teaching I was able to do. It was great fun doing that. Und die ganzen Reisen auf den Ladeflächen von LKWs oder auch zu Fuß waren wirklich eine großartige Erfahrung. And all the trips were great, whether we were walking or just riding on the on bigger vehicles. So it was all great. Natürlich dürfen auch nicht die kulinarischen Erfahrungen fehlen. And of course there were some culinary experiences too. Ja, den Hund und die Frösche habe ich nicht gekostet, aber ansonsten eigentlich fast alles. I didn't eat the dog or the frogs, but otherwise I tried everything. All das hat Gott verwendet, um in mir zu arbeiten. And God was using all of that in order to work in me. Als ich dort hingefahren bin nach Liberia, war ich mir nicht sicher, was ich überhaupt mitbringen kann. And when I went to Liberia, I wasn't sure what I would be able to contribute. Ja, was könnte ich machen, was die Leute dort nicht alleine schaffen? What would I be able to do something that the people there couldn't do on their own? Und Gott hat die Umstände so gelenkt, dass das Timing wieder genau perfekt war. And God has really made it all perfect. The timing was perfect. Und bevor ich dort an der Schule angefangen habe zu unterrichten, and before I started teaching at the school, hat ein Journalist ein paar Schüler ohne ihr Wissen ausgehorcht. a journalist made some inquiries with some students without them knowing that it was inquiries. Und hat dann im Radioprogramm erzählt, dass diese Schule nicht einmal Wissenschaftslehrer hat. And then later on he put the whole thing on the radio and told the people that there wasn't even science taught at the school. Und als Dennis schon den Anruf bekam von der Regierung, and when Dennis was called by the government, konnte er sagen, nein, wir haben schon gar Wissenschaftler jetzt aus Europa, die an dieser Schule unterrichten. He was able to answer them, no, right now we even have scientists coming from Europe to teach those kids. Weiters konnte ich noch viele Experimente für sie zusammenstellen und übersetzen. And I was able to plan a couple of experiments with them and, or for them, and I could translate them. Die sie auch ohne Labors oder Chemikalien dort durchführen können, um den Unterricht zu unterstützen. And we were able to do them without having any labs or anything. Wofür ich Gott sehr dankbar bin. And I'm very grateful for that. Weil das auch eines meiner Gebetsanliegen war, dass ich was Sinnvolles tun kann für die Schule. Because that was another one of my prayer requests, that I would be able to do something that made sense for the school. Ja, das zweite eben, dass ich die Präsidentin treffen konnte. Second one was that I would meet the president. Und dass ich auch irgendwie ein Segen sein kann für die pakistanische UN-Einheit, die am nächsten gelegen ist zu Konya aus. And the third thing was that I would be a blessing for the UN people from Pakistan. Und auch das hat Gott gemacht, dass wir ein paar von ihnen kennenlernen durften. And God also answered that prayer request. We were able to meet and get to know some of those. Und wir ihnen auch sagen konnten, weil es hat sich ein schwerer Autounfall ereignet, wo drei von diesen Soldaten schwer verletzt wurden. And three of them were badly hurt in a car accident. Und Peter und ich konnten mit einigen von diesen Leuten reden und ihnen sagen, dass es Christen gibt, die für diese drei Kollegen von ihnen beten. And Peter and I were able to talk to the other people there and could tell them that there were Christians who were actually praying for the injured people. Was ich persönlich jetzt mitnehme aus meinen 4 Monaten Liberia. And the thing that I take away from my 4 months in Liberia ist, dass wenn du hinausgehst für Gott, is that when you go out and do something for God, egal wie leer du bist, no matter how empty you are, dass Gott dich nicht leer zurückschickt. That God's not going to send you back empty. In 2. Chroniker 9, Vers 21 können wir lesen. In 2 Chronicles 9, 21 we can read. Dass Salomo Schiffe aussandte und die kamen zurück beladen mit Gold und anderen Schätzen. That Solomon sent out ships that came back with gold and other treasure. Auf Gott Deutsch hat leere Gefäße ausgesandt. So he sent empty vessels out. Und Gott hat seine Schätze hineingefüllt für ihn. And God blessed them with treasures for him. Und ich bin genauso mit Schätzen beladen wieder zurückgekommen. And that's how I came back with treasures. Glaube wurde gestärkt. My faith was strengthened. Ich bin geistig sicherlich mehr gereift, als ich davor war. And I have matured more spiritually than I had before. Ich bin reich an Beziehungen, die ich entweder vertiefen konnte oder die ich neu schließen konnte. I was richly blessed and I'm now full of relationships I was able to start. Und ich bin auch reich an Erfahrung. And I have a rich range of experiences. Und ich wünsche mir für diese Gemeinde, für jeden hier, and something I wish for you, for each one of you and of this church, dass ihr alle dieselbe Erfahrung macht. That you'll all be able to make the same experience. Es geht so leicht, dass man in dem Alltag übersieht, was Gott für dich macht und was Gott lenkt. Because it's so easy to just overlook what God is doing for you in your everyday life. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man aus diesem Alltag herausbricht und seine Comfortzone verlässt. And therefore I think it's so important that you leave your everyday life and just leave your comfort zone. Zwei Verse, die das sehr stark für mich ausdrücken, sind im Psalm 107. And in Psalm 107. Dort heißt es, dass die sich hinausbegaben aufs offene Meer auf den Schiffen. We read that those who dared to go out on the ships, dass die Gottes Wundertaten gesehen haben. That those were able to see God's miracles. Und genau dasselbe passiert uns, wenn wir das sichere Festland hinter uns lassen und uns auf neue Wege begeben. And that's what happens to us when we leave the country or our comfort zone and go somewhere else. Ja, ich danke euch für eure Gebete und für eure Gedanken und eure Unterstützung. I want to thank you for all your prayers, for all your thoughts and for your support. Es ist schön, wieder hier zu sein. It's good to be back. Ja, das ist die Präsidentin und das ist der Vizepräsident. So on my wundert. Shirt you can see the president and the vice president. Okay, we're going to demonstrate how they shake in Liberian. So this is the complicated one. So reichen Sie sich die Hand in Liberian. You can just do the simple one. Also es gibt eine komplizierte Handreichung und eine einfache. If you do it right, you hear the snap. Also wenn man es richtig macht, hört man dieses Schnipsen. Be careful if you do it with Mickey, he could break your finger. Und passt aber auf, wenn ihr es mit Michi macht, weil der könnte euch die Finger brechen. And Martina was there too. Had a good time with her? Awesome. Martina war auch dort. Habt ihr eine gute Zeit gehabt? I'm also praying to meet the president. Und ich bete auch dafür, dass ich die Präsidentin treffe. And when I meet her, this is what I'm going to say. Und wenn ich sie treffe, dann werde ich Folgendes sagen. Please contact our government in Austria. Bitte kommt mit unserer Regierung in Österreich in Kontakt. And thank them. Und dankt ihnen for sending their people. Dafür, dass sie ihre Leute geschickt haben. Ja. Yeah. Amen. Amen. And then they will say, "Who did we send?" Werden sie sagen, wen haben wir denn geschickt? And then they'll give them our address. Und dann werden sie ihnen unsere Adresse geben. And then they will be sitting in the back row. Und dann werden sie da hinten irgendwo sitzen. And they'll say, "How can we help you?" Und dann werden sie sagen, wie können wir euch helfen? And then we'll send them to Otmar. Und dann werden wir sie to Otmar. Otmar, also an Otmar weiterschicken. Yeah, and he will explain to them. Und dann wird ihnen das Weitere erklären. Okay, before we show the next video. Bevor wir mit dem nächsten Video weitermachen. Romans chapter 1, verse 14. Steht im Römer 1, Vers 14. The Apostle Paul said, "I am a debtor." Sagt der Apostel Paulus. To all men. Ich bin einer, der jedem etwas schuldet. I am a debtor to the civilized world and to the uncivilized world. Der zivilisierten und der unzivilisierten Welt. To the Greeks, to the Jews. Den Griechen, den Juden. I am a debtor. Denen bin ich ein Schuldner. He's a debtor of love. Ein Schuldner der Liebe. Because God had done so much for him. Denn Gott hat so viel für ihn getan. He was the worst. Er war der Schlimmste. He persecuted the church. Er hat die Kirche verfolgt. And when he was done persecuting it in Jerusalem, und als er fertig war mit der Verfolgung in Jerusalem, he asked himself, "Where else can I go to persecute these people?" Hat er sich selbst gefragt, wohin kann ich denn noch gehen als nächstes, um die Leute zu verfolgen? And on his way to Damascus, und dann auf seinem Weg nach Damaskus, Jesus appeared to him and knocked him down. Ist Jesus ihm begegnet und hat ihn niedergeworfen, blinded him, geblendet, and said, "Saul, Saul, why?" Are you persecuting me? Und sagte zu ihm, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Then he became the Apostle Paul. Und dann ist er der Apostel Paulus geworden. The Apostle of Love. Der Apostel der Liebe. If any man was indebted to God, it was Paul. Wenn irgendjemand Gott etwas schuldete, dann war es doch Paulus. And this was the driving force of his life. Und das war die Antriebskraft seines Lebens. That God had loved him so much despite himself. Dass Gott ihn so sehr geliebt hat trotz seines Selbst. That he felt that he was in debt to everyone to express this love. Dass er sich so gefühlt hat, dass er sozusagen jedem diese Liebe zurückgeben musste. We are the most like God. Und wir sind am meisten wie Gott. When we forgive. Wenn wir vergeben. We are the least like God when we judge. Wir sind am wenigsten wie Gott, wenn wir richten. There is nothing that will neutralize us from loving people in the name of Christ like judging. Nichts wird uns so sehr das wieder wegnehmen, dass wir Leute lieben im Namen Jesu, wie wenn wir dann wieder richten. Last week I had suggested to look at the people in your world. Also letzte Woche habe ich vorgeschlagen, dass wir uns die Leute in unserer Welt ansehen. On the Straßenbahn. In der Straßenbahn. People walking down the street. Die Leute, die auf der Straße uns begegnen. And think something positive about them. Und einfach was Positives über sie denken. On the way to church this morning. Heute, als ich in die Gemeinde gegangen bin. I tried to do it the whole way to the church. Habe ich es die ganze Zeit probiert. I drove by a house. I said, "Those people picked a nice color." Und dann bin ich an einem Haus vorbeigefahren und habe mir gedacht, diese Leute, die haben eine schöne Farbe gewählt. That guy looks really smart. He looks very smart. Oder dieser Typ da drüben, der schaut wirklich intelligent aus. He's got a nice color jacket. Und er hat eine schöne Farbe, also mit seiner Jacke. And I was just going on and on, having this great time, just thinking wonderful things about people. Und das hat Spaß gemacht und das war wirklich cool, also so tolle Dinge über die Leute zu denken. On the way to church tonight, I said to my wife, Und heute Abend, als wir in die Kirche gefahren sind, habe ich zu Mary gesagt, look at that pocketbook that lady has. It's such a nice color. Oder schau dieses the pocketbook Tasche. Handtasche, die diese Frau hat, die and hat so eine tolle Farbe. We just started and I said, look at that car. That guy must be a intelligent guy to buy a car like that. Und dann haben wir angefangen, dann habe ich gesagt, dieser Typ, der muss sehr intelligent sein, dass er sich so ein, ein Auto leisten kann. Pulls out into the road. Und dann ist dieses Auto rausgefahren auf die Straße. Normally I would honk. Normalerweise würde ich ihn anhupen. But I said to my wife, what a proactive driver. Aber stattdessen habe ich zu meiner Frau gesagt, was für ein proaktiver Fahrer. I should be more like that. Ich sollte mehr so sein wie der. Then I saw this bicycle guy. Und dann habe ich diesen Typen auf dem Fahrrad and I gesehen. Said, look, that guy has a helmet. Und habe gesagt, hey, dieser Typ, der trägt einen Helm. He's a good guy. Das ist ein toller Bursche. Then I pulled into the church. Und dann bin ich hier in die Einfahrt gefahren. Got out of my car. Bin ausgestiegen. And the bicycle guy drives up. Und genau dieser Typ auf dem Fahrrad kommt her. Takes off his helmet. Nimmt seinen Helm ab. And it was Aaron. Und es war Aaron. I thought, awesome. We need to love people. Also wir müssen Leute lieben. There's something inside of me that judges people all the time. Es ist was in mir drin, das immer und immer wieder die Leute richtet. We cannot express God's love if we're judging people. Und wir können Gottes Liebe nicht ausdrücken, wenn wir Leute richten. I did a wedding. Ich habe eine Hochzeit gehalten. I won't tell you when, but I did it here in Austria. Ich werde euch nicht sagen wann, aber es war hier in Österreich. I've done over 100. Und ich habe bereits über 100 Hochzeiten gehalten. At one of the weddings, at the reception. Und bei einer dieser Hochzeiten war es so, dass beim Empfang am Abend table, ich am Tisch saß and this lady walks by, und diese Frau kommt an mir vorbei with the tightest shoes I'd ever seen anyone wear, mit den engsten Schuhen, die ich jemals gesehen the dress habe an irgendwem, was so tight, und ihr Kleid war so eng. This lady couldn't even walk, und ich dachte mir, die Frau kann ja nicht mal laufen. And I said to myself, get a life, lady. Und ich habe zu mir selbst gesagt, jetzt wach doch mal auf, liebe Frau. If you're trying to impress somebody, you're not impressing anybody. Wenn du hier jetzt versuchst, irgendjemanden zu beeindrucken, dann hast du es wirklich nicht geschafft. I just shook my head in total judgment. Und ich habe einfach meinen Kopf geschüttelt in totaler Verurteilung. What are you thinking, lady? Was denkst du eigentlich, liebe well, Frau? Well, about an hour later, half hour later. Und dann ziemlich genau eine halbe Stunde später. I was sitting at a table and I thought, I want to witness, I want to share Christ with somebody. Bin ich an dem Tisch gesessen und habe mir gedacht, ich möchte gerne von Jesus erzählen. Oh, Lord, lead me to somebody. Oh Herr, führ mich zu jemandem, so habe ich gebetet. Leaving. We're now, we have our stuff in our hand and we're kind of leaving the reception. Und dann haben wir also unser Zeug in die Hand genommen und gehen also weg nach Hause. Also we're walking by a table. Und gehen an diesem Tisch vorbei. And suddenly we catch I catch eye contact with this lady and her husband. Und plötzlich komme ich so in Augenkontakt mit genau dieser Dame und ihrem Mann. And he says, thank you for the message. Why don't you sit down for a moment? Und dann sagt er zu mir, danke, danke für die gute Botschaft. Wollen Sie sich nicht hinsetzen? And then I shared Christ with that lady. Und dann habe ich mit dieser Frau, habe ich dieser Frau was von Christus erzählt. She was the most wonderful person. Und sie war die allerwunderbarste Person. She was so humble and so sweet. Sie war so bescheiden und so nett einfach. And I felt like so stupid. Und ich habe mich so dumm gefühlt. I had judged this lady. Dass ich diese Frau verurteilt hatte. I thought if she knew what I thought about her a half hour ago. Und ich dachte mir, wenn die wüsste, was ich vor einer halben Stunde noch über sie gedacht habe. She would take her plate and smash it in my face. Dann wird sie diesen Teller nehmen und mir ins Gesicht schleudern. I said, and I just said, God, forgive me. Und ich sagte einfach, Gott, vergib for mir. Being so careless, dafür, dass ich so wenig, to make a judgment, dass ich einfach so wenig nachgedacht habe und so gleichgültig dieses Urteil gefällt habe. See. Nur von dem her, was ich sehe. Right? God told Samuel, Gott hat zu Samuel gesagt, when he was going to anoint the king, dass er den König salben würde. Go to the house of Jesse. Und er hat zu ihm gesagt, geh zum Haus von Jesse. I have a king there. Dort habe ich einen König Jesse vorgesehen. Had 8 sons. Und Jesse hatte 8 Söhne. And Samuel walks in. Und Samuel kommt da rein. He sees the oldest one. Und sieht den Ältesten. He said, surely that's the king. Und hat sich gedacht, das ist sicher der and König. God says, no, I've rejected him. Und Gott sagt zu ihm, nein, den habe ich abgelehnt. Okay. Okay. Oh, surely that's the king. Okay, das ist natürlich dann der König. No, I've rejected him. Nein, den habe ich abgelehnt. Oh, surely that's the king. Das ist natürlich der König. No, surely that's the king. Das ist der König. That's the king. Das. That's the king. Das ist der König. Is that the king? Ist das der König? There's no king. Da gibt's keinen König. Do you have any more sons? Hast du noch weitere Söhne? I have one more. Einen habe ich noch. He's taking care of the sheep. Der passt auf die Schafe auf. And then God said to Samuel. Und dann hat Gott zu Samuel gesagt. Men look at the appearance. Der Mensch sieht auf das Äußere. That is outward. Das, was von außen sichtbar ist. But I look at the heart. Aber ich sehe das Herz an. If we're gonna love people, wenn wir die Leute lieben and impact our community, und einen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben wollen, our world, our little private world, auf unsere Welt, auf unsere kleine private Welt, my neighbors, meine Nachbarn, impact our church, wenn wir auf unsere Kirche einen Einfluss haben and impact the world, und die ganze Welt beeinflussen wollen, we have to go after this issue of judging. Dann müssen wir mit diesem Verurteilen endlich aufhören. We have to watch that we don't judge according to appearance. We have to stop ourselves. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nach dem Äußeren gehen. Wir müssen uns selber aufhalten. This week, try it. On your way to school. Diese Woche, nimm es dir vor, probier es. Just look auf at people. Dem Weg zur Schule. Say, wow, that guy looks not just tough, but he looks cool. Schau dir zum Beispiel einen Typen an und sag dir, dieser Bursche, der schaut nicht nur stark aus, sondern that guy cool. Looks not dangerous, but he looks manly. Dieser Typ schaut nicht gefährlich aus, der schaut männlich aus. That woman is courageous to wear that dress. Diese Frau ist absolut mutig, dieses Kleid zu tragen. I love the bright yellow color. Ich liebe diese helle, strahlende, gelbe Farbe of her hair. Ihres Haares. And we've got to get beyond this just judging and und wir müssen einfach aufhören, immer wieder zu richten. That guy thinks he's cool. Der Typ glaubt, er sei so cool. He's rich. Oder der Typ glaubt, dass er reich ist. He's better than me. Und der glaubt, dass er besser ist als ich. Thinks and thinks and thinks und der denkt und er denkt und er denkt. How do we know what they're thinking? Woher sollen wir denn wissen, was die denken? Why don't we do the thinking? Warum machen wir nicht das Denken? And say something nice. Und sagen etwas Nettes. So that when the guy gets off the bicycle, so dass der Typ, wenn der dann vom Rad runtersteigt, we are glad that we had a nice thought. Dass wir dann eben glücklich sind und froh sind, dass wir was Nettes über den gedacht what haben. If I had said this? Was, wenn ich gesagt hätte Folgendes? This guy on the bike, get out of my way! Dieser blöde Typ auf dem Fahrrad ist so im Weg. What's he wearing a helmet for anyway? Und wozu trägt er überhaupt so einen blöden Helm? Oh, hi, Aaron. Hello. Oh, hallo, Aaron. Oh, I was just saying to my wife. Ich habe gerade zu meiner Frau gesagt. That's probably Aaron. Es ist wahrscheinlich Aaron. I tell you, let's get beyond this, all right? Also wir müssen da das ausschalten. How many will try that this week? Come wie viele on, try von euch wollen das probieren try it, really? Diese Woche? Try it this week and watch how life just springs up. Und schaut euch an, wie das Leben so richtig herausspielt. And how it gets you ready to express the kindness of Christ to somebody. Und wie euch diese Einstellung einfach fähig macht, auch Christus den Leuten gegenüber zu demonstrieren. You can even try it after service. Ihr könnt sogar nach dem Gottesdienst schon beginnen. Amen. Amen. Okay, let's watch this video. Schauen wir uns das nächste Video an. And we'll have Festus come up. This is 2012. Und dann kommt Festus und da geht's jetzt 2012. Okay, Festus and Simon, you guys here? Come on Festus up. Festus and Simon? All right. These guys work so hard. You can't even believe it. Diese beiden haben so hart gearbeitet. Unglaublich. In English, okay? Yeah. Okay. Good evening. Guten Abend. For those who don't know me, my name is Festus. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Festus. You see, I love to inspire people. Ich liebe es, Leute zu inspirieren. I love to show the love of God to people. Ich liebe es, den Leuten Gottes Liebe zu zeigen. I'm so blessed to use my scientific knowledge to help people. Und ich bin so gesegnet, dass ich mein Wissen dazu verwenden kann, den Leuten zu helfen. Your farm in Liberia is progressing. Und eure Farm in Liberien, der geht's gut, die geht weiter. I have some videos for you or some photos for you to shoot with you. Und ich habe noch einige Bilder mitgebracht. Haben wir? You see, this is our pineapple farm and it's producing very well. Also hier sehen wir eine Ananasfarm und der geht es besonders gut. We have a lot of pineapples and plantains. Wir haben auch Bananenplantagen. It is typical of Liberia. If they have the first fruit, they are blessing it. Wenn in Liberia die Früchte geerntet werden, dann werden die gesegnet. And they give this fruit to the poorest family in the region. Und sie geben dann die Ernte, also diese Früchte, an die ärmste Familie der Region. On that Sunday when we landed. Und als wir gelandet sind, so they harvested some fruits for the families. Haben sie den Leuten die Früchte gebracht. They brought it to the church. Sie haben sie in die Kirche gebracht. They prayed for it. Haben für die Früchte gebetet. And give it to the poor people. Und dann den Armen gegeben. Our rabbits are growing very well. Die Hasen, die wachsen da sehr gut. They are very healthy. Sie sind sehr gesund. And they are very clean. You can see them. Und sehr sauber, kann man hier sehen. So, to this place, we took this rabbit from a farmer a year ago. Vor einem Jahr haben wir diesen Hasen von einem Bauern bekommen. There were 6 rabbits. Es gab 6 Hasen. And I promised the farmer he will get double zurück after 6 months. Und wir haben dem Bauern versprochen, dass er das Doppelte, die doppelte Anzahl der Hasen zurückbekommen würde. Dennis told me that after 4 months they got 13 back. Und das ist schon viel früher passiert, also nach 4 Monaten schon. So this is because you really supported this project. Und das ist deswegen, weil ihr das Projekt so toll unterstützt. So we also built a sheep farm. Wir haben auch eine Schaffarm gebaut. If you watch this sheep farm, they have 18 legs. Sorry. Wenn ihr euch das anschaut, seht ihr, dass diese Farm 18 Säulen hat. The idea behind raising the farm is to protect the animals from wild animals. Und die Idee dahinter, dass diese Farm so hochgestellt ist, ist, dass die Tiere vor wilden Tieren behütet, also beschützt werden. The idea is not new. Und diese Idee ist nicht neu. But they have the problems in Liberia that the snakes will always eat the animal in the night. Das Problem in Liberia ist nämlich, dass die Schlangen immer in der Nacht kommen und die Tiere aufessen. And their buildings are always very not solid. Und diese also Gebäude sozusagen, die gebaut wurden bisher, die waren bisher nicht sehr solide. So my idea was that how can I build a house that the snakes don't go in there? Und meine Frage war dann, wie kann ich ein Haus bauen, wo die Schlangen nicht reinkommen? The house is going to last for more than 10 years. Und das Haus hier, das sollte mehr als 10 Jahre bestehen bleiben. So we had a plan. Also das war unser Plan. These legs are of, they are made of plastic. Diese Säulen bestehen aus Plastik. Fed up with concrete. Innen drin ist Beton. They are very slippery. Sie sind sehr rutschig. Snake cannot climb up. Das heißt, die Schlangen können da nicht draufklettern. So that was the idea of having such system. Und darum haben wir dieses Gebilde. And inside view of it. Hier sehen wir das Innere. We built a platform. Da haben wir eine Plattform gebaut. Because if we have goats there. Denn wenn da die Ziegen drin sind. Goats are very stubborn. Ihr wisst ja, dass Ziegen sehr sehr stur sind. They love to stay on top of other animals. Sie lieben es, auf andere runterzuschauen. So we had that opportunity. Und deswegen haben wir eine Plattform gebaut. So we also have we have 3 compartments. Also wir haben da verschiedene dieser kleinen Räume, for Abteilungen. For delivery of the babies. Damit hier die Babys geboren werden können. They are covered with curtains. Und da haben wir so kleine Vorhänge davor. Because animals like the sheep, they deliver early in the morning. Early in the morning. Weil die kommen nämlich früh am Morgen zur Welt. And they need to be kept so out of the sun rays. Und da sollten sie vom Sonnenlicht beschützt werden. So we have I bought 2 rams, 2 male. Ich habe zwei männliche Schafe, wie nennt man die? This breed. Ritter gekauft. This und breed diese Rasse, ganz speziell, from Mali. Von Mali nämlich. I choose to buy them because of their resistance to some diseases. Und diese Rasse habe ich ausgesucht, weil die resistent sind gegenüber bestimmten Krankheiten. And I named the first one Abraham. Und das vierte habe ich dann Abraham genannt. Abraham is very quiet and very fatherly and very lovely. Und Abraham ist sehr ruhig und sehr lieb, also sehr, sehr süß. So he loved these ladies there. Und er liebt diese Frauen da, er ist der Vater sozusagen. So the second ram, I named it Joseph. Und dieses zweite Schaf heißt Josef. He is very, very hardworking, yeah. Und er ist sehr arbeitswillig. So I'm sure the next babies will come from Joseph much. The next babies. Ah, die nächsten Babys kommen sicher von Josef. So we also have some young animals in the farm. Wir haben auch sehr junge Tiere in der Farm. So you see, they felt comfortable even when I was lecturing. Ja, also ihr seht da, das ist alles sehr, sehr angenehm, dass man da drin steht, auch wo ich dort gepredigt habe. You see, I also brought them some minerals and vitamins to be leaking, which they need for their growth. Ich habe auch Minerale und Vitamine mitgebracht, denn das brauchen sie für ihr Wachstum. So we have some students from the university who do come there to take lectures. Und wir haben da einige Studenten, die dort Vorlesungen bekommen. Yeah. So this fence was built after my departure. Dieser Zaun wurde nach meinem Abflug gebaut. But I bought the metal. Okay. Ich habe die Metallstücke gekauft. Simon and Michi finished the job. Und Simon und Michi haben die Arbeit fertig gemacht. Our next project. Unser nächstes Projekt. Is to how to help them produce eggs. Den Armen zu helfen. Eier. Eggs. Also Eier zu produzieren. Yeah? No, chicken eggs. Chicken eggs, yeah. Keine Ziegeneier, sondern Hühnereier. A stone of egg is about 25 cents a day. 25 cents? Also 25 Zentimeter. No. Cent. Cent. Oh, cent. So Eurocent. We want to make sure that if they can sell it to the poor people at 10 cents. Also, dass diese Eier dann auch weiterverkauft werden können für 10 Cent an die Armen. We are trying to use the glory of God, bring the glory of God to the people. Und wir möchten versuchen, die Herrlichkeit Gottes den Armen zu bringen. So we still need your support. Wir brauchen also immer noch eure Hilfe. But first of all, I thank you for your prayers and for your support. Aber zuerst einmal möchte ich euch für eure Gebete und eure Unterstützung bis jetzt danken. For those of you who has not emptied his boxes. Für die, die eure Sparbüchsen noch nicht entleert haben. Please come and empty them here. Ihr könnt sie jetzt hier hinein entleeren. And Simon was a very good blessing. Was a blessing for me. Und Simon war ein Segen für mich. He's a technical. Er ist ein Techniker. And he did all my ideas. Und er hat meine Ideen verwirklicht. Ja, wie gesagt. Ja, die mich noch nicht kennen, ich bin der Simon. For all of you who don't know me, I'm Simon. Ich studiere auf der Technischen Universität. I study at the Technical University. Maschinenbau. I study, what's it called? Technical Engineering. Technical Engineering. Ich war für die ganze technische Seite verantwortlich, also Planung und Umsetzung. So my task was the technical side, so I was planning, I was implementing. Man sagt schon, Wien ist anders. And people always say, Vienna is different. Aber ich sage euch, Liberia ist anders. But I tell you, Liberia is different. Also man kommt dorthin und sieht mal nur Busch. So once you get there, you only see the bushes. Obwohl das schon eigentlich aufgeräumt ist. Also although this looks kind of organized. Dann hat man einen schönen Plan. And then you have a nice plan like this. Das haben wir eigentlich, ja, das war unser Plan, wie wir das umsetzen wollten dort. So that was our plan. That was the way we wanted to implement it. Und mit Gottes Hilfe kam dann das heraus. And with God's help, we could make it a reality. Die Schwierigkeit ist dort halt mit den vorhandenen Materialien etwas zu bauen. And there it's difficult to build with the materials they have there, with the resources. Und ja, die ganzen technischen Herausforderungen mit ohne Strom, ohne gutes Werkzeug. And you don't have the right tools and electricity, so that's actually the most difficult thing. Man mischt den Beton auf der Erde mit der Hand. So you mix the concrete with your hands. Man nagelt alles, man hat keine Schrauben. You nail everything, you don't have screws. Und ja, Wasserwaage ist für die ein Fremdwort. And the water scale is they just don't know that. Aber trotzdem ist es alles halbwegs im rechten Winkel und gerade. And still, we actually managed to build it right. It looks good. Und ja, Afrika ist eben anders. Wenn das Auto streikt, muss man selbst Hand anlegen, und damit man wieder auf die Farm fahren kann. So Africa is also different. That if you have like a problem with your car, you have to work it out yourself. Und ja, next one. Ja, so schaut die Ananasplantage zurzeit aus. And this is what the pineapple farm looks at the moment. Und ich sehe da immer wieder echt, wie groß und schön Gottes Schöpfung ist. And with this picture too, I always see how big and how great God is. Wenn du dich jetzt fragst, wie kannst du ein Teil davon werden? So if you're wondering, how can I become a part of this? Du bist schon ein Teil davon. You are already a part of this. Danke für euer Gebet, für eure Unterstützung. Thank you for your prayers, thanks for your support. Und ihr könnt euch ein Schaf kaufen. And what you can do is that you buy a goat. Das ist, um 10 Euro kriegt man kein ganzes Schaf, aber vielleicht ein Bein. If you pay 10 euros, you'll only get a leg, maybe. Aber vier Beine sind ein Schaf. But four legs are one sheep. Also wir sind nachher da beim Infocenter. We'll be at the Infocenter later. Und wer Schafe kaufen will, darf Schafe kaufen. Selling sheep. So if you want to buy one, you go there. Also danke nochmal für eure Unterstützung. So thanks again for your support. Und unterstützt uns bitte weiter, dass das Farmprojekt weiter so laufen kann. And please continue to support us so that the sheep project can continue like this.